Wir denken oft, dass die Welt eigentlich ganz gut lief, bis Gott Jesus sandte und dass die Menschen seitdem vor einer Entscheidung stehen. Aber so war es nicht. Die Welt ging bereits den Bach runter und Satan war das völlig egal. Die Mächte der Finsternis hassen dich mit einer vollkommenen Feindschaft, weil du im Ebenbild Gottes geschaffen bist. Du bist Gottes wertvollste Schöpfung. Er hat dich nach seinem Bild gemacht und dir einen freien Willen gegeben. Und diesen freien Willen musst du auch ausüben. Neulich habe ich mit einem Fachmann darüber gesprochen und ihm gesagt, wenn Gott einen Menschen mit freiem Willen an einen Ort setzt, wo alles um ihn herum gut ist, dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als das Gute zu wählen. Ja, du hast eine freie Wahl. Aber wenn alles um dich herum perfekt ist, dann ist jede Wahl gut. Ob du dich für A oder Z entscheidest, es gibt nichts Schlechtes. Das ist aber keine echte Entscheidungsfreiheit. Amen. Und Gott will keine Roboter. Er will Menschen mit freiem Willen. Und genau darin liegt das Risiko. Deshalb musste Gott einen Baum in den Garten setzen. Und wer hat diesen Baum gepflanzt? Gott, nicht Satan. Gott hat ihn gepflanzt und er nannte ihn den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Damit sagte er den Menschen, schau, es gibt einen Bereich, der dir nicht offen steht. Ich habe dich vollkommen geschaffen. Aber dein Geist kann nicht alles sehen. Jetzt hast du die Wahl. Willst du das Leben durch den Baum des Lebens erkennen, ein Bild für Christus? Oder willst du durch die Erkenntnis von Gut und Böse sehen? Der Mensch entschied sich für Letzteres. Natürlich kam der Teufel, verführte ihn und der Mensch aß vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn du genau liest, heißt es, da wurden ihnen die Augen aufgetan. Damit sind nicht die physischen Augen gemeint, die waren ja schon offen. Es geht um die geistlichen Augen. Der Mensch entschied sich, seine geistlichen Augen für die Erkenntnis von Gut und Böse zu öffnen. Das bedeutet, ich werde meine Beziehung zu Gott auf Moral aufbauen. Die Erkenntnis von Gut und Böse steht für Moral. Ich glaube, genau da kam das Gewissen ins Spiel. Das war die Wahl des Menschen. Gott sagte, willst du, dass ich dich durch dein Gewissen leite, dann werde ich dich von innen heraus führen, durch den Baum des Lebens. Oder willst du unabhängig sein und selbst bestimmen, was gut und böse ist? Und genau das erleben wir bis heute. Jeder entscheidet für sich, was gut und böse ist. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Es gibt Spaltungen, unterschiedliche Gruppen mit verschiedenen Auffassungen von gut und böse. Aber von Anfang an wollte Gott, dass der Mensch sich auf ihn verlässt. Kommt zu mir wie Kinder. Manche Dinge, die du für gut hältst, sind vielleicht gar nicht gut. Würdest du nicht auch wollen, dass deine Kinder dir vertrauen, wenn es um Gut und Böse geht? Wenn sie unsicher sind, fragen sie dich, oder? Natürlich. Aber der Mensch entschied sich anders. Manche fragen, warum hat Gott den Menschen nicht einfach davon abgehalten, die falsche Wahl zu treffen? Aber dann wäre Gott ungerecht gewesen. Wenn Gott den Menschen gestoppt und ihn davon abgehalten hätte, vom Baum zu essen, stell dir das mal bildlich vor. Gott ergreift die Hand des Menschen und hält ihn zurück, aber dann nimmt Gott dieselbe Hand, dreht sie um und eine Ohrfeige mitten ins Gesicht. Was wäre das für ein Bild? Gott gibt dem Menschen den freien Willen und dann nimmt er ihn ihm wieder weg? Stell dir vor, das Gesicht des Menschen ist ganz rot und geschwollen von den unzähligen Ohrfeigen, die er sich durch Gottes Eingreifen selbst verpasst hat. Gott, was soll das? Nein, so ist Gott nicht. Er manipuliert nicht. Menschen manipulieren aber Gott nicht. Wenn Gott dir eine Wahl gibt, dann ist es eine echte Wahl. Aber die Konsequenzen deiner Entscheidung bleiben bestehen. Hat Gott dem Menschen gesagt, was passieren würde, wenn er die falsche Wahl trifft? Ja, Gott sagte, an dem Tag, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Im Hebräischen steht dort wörtlich, sterbend wirst du sterben. Der Tod kam erst in die Welt, nachdem der Mensch von diesem Baum aß. Sterbend wirst du sterben. Das bedeutet, zuerst stirbt der Mensch geistlich, dann körperlich. Adam lebte noch über 900 Jahre. Aber für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Deshalb sagte Gott, an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sterben. Und innerhalb eines göttlichen Tages, also innerhalb von 1000 Jahren, starb Adam. So kam der körperliche Tod in die Welt, aber zuerst kam der geistliche Tod. Versteht ihr das soweit? Doch beides wurde durch unseren Herrn Jesus Christus überwunden. Christus kam und starb am Kreuz für unsere Sünden. Preist ihn, Halleluja! Meine Damen und Herren, liebe Geschwister und liebe Familie, jedes Mal, wenn wir ins Haus Gottes kommen, sollen wir in der Weisheit und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus wachsen. Denn diese Weisheit kommt von ihm. Die Bibel sagt, Weisheit wird die Beständigkeit deiner Zeiten sein. Amen. In dieser Welt gibt es keine Stabilität. Und wenn dein Herz an weltlichen Dingen hängt, sei es dein Beruf, die Börse, Aktien oder irgendetwas, das ständig schwankt und unsicher ist, dann musst du wissen, das ist nicht deine Quelle. Gott ist deine Quelle. Und wenn du dein Herz daran hängst, wird dein Leben auf und ab gehen. Schau dir Abraham an. Er war in den Handel der Welt involviert. Er hatte mit den Philistern zu tun. Sein Sohn Isaak auch. Isaak grub einen Brunnen. Und was passierte? Die Philister kamen und stritten mit ihm darüber. Da sagte Isaak, wisst ihr was? Nehmt den Brunnen, ich werde einfach einen neuen graben. Dann nenne ich diesen Brunnen Streit. Dann grub er wieder einen Brunnen und sie stritten wieder. Und er nannte diesen Brunnen Zank. Doch Isaak ließ sich nicht entmutigen. Er zog weiter, grub noch einmal und diesmal stritten sie nicht mehr mit ihm. Also nannte er den Brunnen weit genug Platz, Rehoboth, oder Raum in Fülle. Wir müssen darauf vertrauen, dass Gott unsere Quelle ist. Ganz egal, was Menschen tun oder wie Umstände sich entwickeln, unser Herz soll nicht daran hängen. Halte die Dinge dieser Welt locker in deiner Hand. Der Grund, warum wir oft so entmutigt sind, ist, dass wir uns zu sehr an materielle Dinge klammern. Wenn jemand 10.000 oder 5.000 Euro verliert, sagt er vielleicht, Pastor, das ist eine Menge Geld. Aber ist das wirklich dein Herz, dein Schatz? Nein. Geld ist kein guter Herr. Es ist ein schlechter Meister. Geld soll uns nur dienen, ein Werkzeug sein. Aber dein Herz soll am Herrn hängen. Das ist das Ziel deines Lebens. Ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung zu erfahren. Denn dieses Jahr, und ich spreche geistlich, ist der dritte Tag. Und der dritte Tag steht für die Auferstehung. Die erste Erwähnung des dritten Tages in der Bibel finden wir, als Gott sprach, das trockene Land soll sichtbar werden. Das bedeutet, dass es bereits da war, aber unter Wasser verborgen lag. Es scheint, als hätte es schon einmal eine Flut gegeben vor Noah, denn Gott sagte, das trockene Land soll erscheinen, und erst danach kam Fruchtbarkeit. Dann sprach Gott, lasst Bäume wachsen, Kräuter, samentragende Pflanzen, Blumen, alle Art von Vegetation und Obstbäume. Und hier sehen wir ein Prinzip. Der dritte Tag steht für Auferstehung und Fruchtbarkeit. Beides geschah am dritten Tag. Das ist die erste Erwähnung des dritten Tages in der Bibel. Ich spüre, dass ich dieses Thema noch nicht abschließen soll. Deshalb war ich froh, dass Pastor Lawrence es letzte Woche ebenfalls fortgesetzt hat. Er blieb bei der Auferstehung, weil der Herr uns hier noch mehr zu sagen hat und wir oft wenig davon verstehen. Wir denken, wir kennen die Auferstehung, wir wissen, dass Jesus auferstanden ist. Aber wenn du dir die Jünger und Apostel ansiehst, merkst du, sie nahmen die Auferstehung sehr ernst. Für sie war sie das Fundament des Evangeliums. Ohne die Auferstehung gibt es kein Evangelium. Wir neigen dazu, uns auf das Kreuz zu fokussieren, und zu Recht, denn das Kreuz ist das bedeutendste Ereignis der Geschichte, auch in Gottes Geschichte. Dort starb Christus für unsere Sünden, er trug unsere Schuld am Kreuz. Wann hast du zuletzt gesündigt? Hast du in letzter Zeit etwas getan, das deine Beziehung zu Gott belastet hat? Musstest du um Vergebung bitten? Und hast du dir geschworen, ich werde das nie wieder tun? Aber solange dein Herz schlägt, wirst du immer wieder mal in Sünde fallen. Das ist keine Prophetie, das ist einfach biblische Wahrheit. Doch wie viele von euch wissen, ein Gläubiger lebt nicht mehr in der Sünde. Du kannst in Sünde fallen, aber du lebst nicht darin. Bevor du zum Glauben kamst, hast du bewusst und ohne Reue gesündigt, richtig? Sünde war deine Gewohnheit. Und ab und zu hast du vielleicht mal etwas Gutes getan. Jetzt aber ist es genau umgekehrt. Jetzt lebst du in der Gerechtigkeit Gottes, oft ohne es zu merken. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und ja, ab und zu fällst du in Sünde. Aber das ändert nicht, wer du bist. Früher warst du ein Sünder. Und die Sünde war dein Lebensstil. Doch ab und zu hast du vielleicht etwas Gutes getan, zum Beispiel einem Armen geholfen. Das war eine gute Tat, richtig? Aber hat sie dich gerecht gemacht? Nein. Jetzt bist du die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Das ist deine neue Identität. Verstehst du das? Du bist keine Fliege mehr, die sich um den Müll dieser Welt schart. Du bist jetzt ein Schmetterling. Ein Schmetterling kann mal fallen. Er kann an einem schmutzigen Ort landen. Aber er verwandelt sich deswegen nicht in eine Fliege. Manche Predigten klingen so, als wäre das möglich. Sie sagen, oh, du hast gesündigt, dann bist du wieder ein Sünder. Nein, du bist ein Schmetterling, der in den Dreck gefallen ist. Du bist keine Fliege mehr, du bist eine neue Schöpfung in Christus. Ich habe einen Esel fliegen sehen. Nein, das ist aus dem Film Shrek. Schaut euch genau an, wie Paulus die Auferstehung von Jesus Christus betrachtet. 1. Korinther 15. In Vers 17 steht, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Habt ihr wirklich darüber nachgedacht, was das bedeutet? Aber Christus ist doch für unsere Sünden am Kreuz gestorben, ist das nicht genug? Ja, das stimmt. Am Kreuz nahm er unser Urteil auf sich und trug die ganze Strafe. Als er sagte, es ist vollbracht, war es wirklich vollbracht. Das bedeutet, dass er für alle unsere Sünden verantwortlich wurde. Und genau deshalb konnte er sterben. Wisst ihr eigentlich, dass Jesus vor dem Kreuz nicht sterben konnte? Niemand konnte ihn töten. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Warum? Weil der Tod nur ein Recht hat, über Menschen zu herrschen, die gesündigt haben. Der Tod hatte dieses Recht von Gott erhalten. Denn Gott lässt nicht zu, dass der Tod etwas berührt, das ohne Sünde ist. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Jesus war sündlos. Der Tod konnte ihn nicht berühren, bis zu dem Moment, als er am Kreuz unsere Sünden auf sich nahm. In dem Moment wurde er an unserer Stelle für die Sünde verantwortlich. Er hat jede Sünde getragen, auch die, an die du nicht mehr denken willst, weil sie zu schmerzhaft sind. Die Sünden, für die du dich schämst, über die du nicht sprechen willst. Nicht nur die offensichtlichen, sondern auch die versteckten. Auch das, was du unterlassen hast und was dich bis heute belastet. Vielleicht wünschst du, du wärst freundlicher zu deinem Vater gewesen, aber jetzt ist es zu spät. Die Erinnerung kommt immer wieder und du machst dir Vorwürfe. Doch weißt du was? Auch diese Schuld hat Jesus getragen. Also hör auf, dich selbst zu bestrafen. Selbst die schlimmsten Sünden, die andere verletzt haben, er hat sie auf sich genommen. Wir sagen oft schnell, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Aber wenn wir das wirklich durchdenken, dann erkennen wir, was das bedeutet. Er hat jede einzelne Sünde getragen. Und das waren keine bloßen Schwächen, es waren Sünden. Er nahm sie auf sich und wurde für sie verantwortlich. Und erst als er sich selbst als Sündopfer hingab, konnte der Tod ihn berühren. Am Kreuz wurde er buchstäblich zum Sündopfer. Alle Sündopfer im Alten Testament waren nur ein Schattenbild, ein Hinweis auf dieses eine große Opfer. Sie alle wiesen prophetisch auf Christus hin, das wahre Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Doch Jesus hat nicht nur unsere begangenen Sünden getragen, sondern auch unsere Sündennatur. Das ist ein riesiger Unterschied. Er hat nicht nur das, was du getan hast, auf sich genommen, sondern auch das, was in dir diese Taten hervorgebracht hat. Die Quelle, die Fabrik, die all diese Sünden produziert. Der Teil von dir, der sündigen will, der Sünde liebt, der sich immer wieder nach Sünde sehnt, auch den hat Jesus am Kreuz mitgenommen. Hört ihr mir zu, Leute? Hört ihr wirklich zu? Und erst als Jesus sich selbst als Sündopfer hingab, erst in diesem Moment konnte der Tod ihn ergreifen. Erst als er sich freiwillig hingab, versteht ihr? Bis zu diesem Punkt konnte der Tod ihn nicht festhalten. Aber in dem Augenblick, als er sich als Sündopfer hingab, was geschah dann? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Doch er wollte nicht, dass du auf deinen Zahltag warten musst. Er hat deinen Lohn, deine Strafe auf sich genommen. Dein Lohn der Sünde war der Tod und er hat ihn für dich am Kreuz getragen. Und das betraf nicht nur den körperlichen Tod, sondern auch den geistlichen Tod. Er hat ihn am Kreuz getragen. Ich glaube nicht, dass Jesus geistlich gestorben ist, denn er ist Gott. Aber er starb als Mensch. Amen. Er legte seine Göttlichkeit beiseite, wenn man es so ausdrücken kann, verzichtete darauf, aus seiner eigenen göttlichen Kraft herauszuhandeln und kam als Mensch auf diese Erde. Das Wort wurde Fleisch. Er lebte hier wirklich als Mensch, nicht in der Kraft seiner Gottheit, sondern vollkommen abhängig vom Vater. Deshalb musste er mit dem Heiligen Geist gesalbt werden. Die Bibel sagt, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Und er umherzog und Gutes tat und alle heilte. Nicht als Gott, sondern als Mensch, der mit dem Heiligen Geist gesalbt war. Hört ihr? Aber er war der menschliche Prototyp. Er ist das Vorbild, nach dem Gott uns alle formt. Er ist unser älterer Bruder, der Erstgeborene, der uns zeigt, was es bedeutet, in Gottes Bestimmung zu leben. Gottes Vision für den Menschen ist groß. Er betrachtet ihn mit Ehre, wie einen Prinzen mit königlicher Würde. Aber was bedeutet eigentlich Demut? Viele Menschen haben eine völlig falsche Vorstellung davon. Demut bedeutet nicht, sich künstlich klein zu machen oder so zu tun, als wäre man bedeutungslos. Es bedeutet nicht, gebückt zu gehen oder einen leidenden Gesichtsausdruck aufzusetzen, damit andere einen für bescheiden halten. Nein, wenn jemand Rückenprobleme hat, dann hat er Rückenprobleme. Aber Demut ist kein krummer Gang, um demütig zu wirken. Ich erinnere mich an eine Begebenheit aus meiner Zeit als junger Christ in einer anderen Gemeinde. Damals trat ein Gastprediger auf. Bestimmt war er ein wunderbarer Mensch, das ist keine Kritik an ihm. Aber mein Freund sagte, wow, dieser Mann ist so demütig. Ich fragte, wieso? Schau mal, wie er läuft. Und tatsächlich, er ging die Treppe hoch, ganz gebeugt, fast wie unter einer Last. Und ich dachte, aha, also wenn man als demütig gelten will, muss man so gehen? Aber schau dir David an. Man kann nicht vor Goliath stehen und sagen, heute wird der Herr dich ergreifen und an Israel ausliefern und ich entferne deinen Kopf von den Schultern und gebe das Fleisch den Vögeln des Himmels. Was Goliath mit ihm machen wollte, richtig? Heute wird der Herr dich in meine Hand geben, denn der Kampf gehört dem Herrn. Oh, dieser Junge ist so überheblich, so jung und denkt, er weiß alles. Eingebildet. Das wären die Kommentare, die man heute dazu lesen würde. Garantiert würde keiner sagen, das ist wahre Demut. Denn wahre Demut bedeutet, sich auf den Herrn zu verlassen. Es bedeutet zu sagen, nicht ich, sondern der Herr. Der Herr wird es tun. Goliath hatte nicht David verspottet, sondern Gott selbst. Und David zog nicht um seiner eigenen Ehre willen in den Kampf, es ging ihm um die Ehre des Herrn. Hätte er auf sich selbst geschaut, wäre er gar nicht erst angetreten, dann hätte er sich wie der Rest der israelitischen Soldaten verkrochen. Wir haben oft eine völlig verdrehte Vorstellung davon, was wahre Demut ist. Aber Gottes Vision für dich ist voller Würde. Er sagt, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wow. Das ist eine Vision von Erhabenheit und Herrlichkeit. Eine Person, die in wahrer Heiligkeit lebt, strahlt natürliche Würde aus. Eine heilige Frau trägt eine königliche Ausstrahlung, oft ohne es zu merken. Es ist kein arroganter, pharisäischer Stolz, der sagt, ich bin besser und heiliger als du. Nein, das ist falsche, übelriechende Frömmigkeit. Wahre Heiligkeit kann sich niederbeugen, kann anderen dienen, kann sogar die Füße anderer waschen. Du kannst in einem einfachen T-Shirt und Sandalen herumlaufen und doch wird man spüren, dass du etwas Königliches an dir hast. Da ist etwas von der Atmosphäre des Himmels, weil du zu einer königlichen Familie gehörst. Denn das ist es, was Gott für dich will. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Und schau dir Jesus an. Eine Sache an ihm war ganz besonders. Es gibt ein Sprichwort: Kein Mensch ist ein Held für seinen Diener. Und das ist wahr. Heute denken wir bei Diener vielleicht an jemanden, der dein Auto fährt. Aber in der Antike war ein Diener oft ein Waffenträger, jemand, der die Waffen seines Herrn pflegte und ihn im Kampf begleitete. Okay? Diese Diener waren Tag und Nacht bei ihrem Herrn. Sie kümmerten sich um sein Schwert, fütterten sein Pferd, sorgten dafür, dass er gut versorgt war, und sie kannten ihn in- und auswendig. Sie zogen mit ihm in den Krieg. Sie verbrachten so viel Zeit mit ihm, und das wirkte sich auf ihr Bild von ihm aus. Und die Bibel gibt uns in den Sprüchen einen sehr weisen Ratschlag. Betritt nur selten das Haus deines Nächsten, damit er deiner nicht überdrüssig wird und dich hasst. Mit anderen Worten, die Weisheit Gottes sagt in den Sprüchen, sei nicht ständig präsent, sonst geht dir dein Nachbar irgendwann aus dem Weg. Sonst kann er dich nachher nicht mehr ausstehen und hasst dich sogar. Ladies, das ist auch ein guter Rat für euch. Ruft den Mann, den ihr mögt, nicht ständig an. Amen. Lasst ihn euch auch mal vermissen. Ruft nicht gleich nach jedem Date zurück. Wartet ein paar Tage. Ich empfehle 3 Tage. 3 Tage sind eine gute Zahl, besonders in diesem Jahr. Amen. Die Bibel, das Wort Gottes, ist voller Weisheit. Sie enthält eine Weisheit, die diese Welt dringend braucht. Besuche deinen Nachbarn nicht zu oft, damit er sich nicht über dich ärgert. Doch manche sind ständig da. Hey, hier bin ich wieder. Und andere denken nur, was will der schon wieder? Gottes Wort ist voller Weisheit. Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir den Ort, an dem alle unsere Sünden auf eine einzige Person gelegt wurden. Auf diese wunderbare Person, die niemals gesündigt hat, nicht einmal in ihrem Herzen. Johannes, der Apostel der Liebe, schreibt, in ihm ist keine Sünde. Er spricht immer über das Innere, über das Herz, weil er ein Mann der Liebe ist. Petrus hingegen ist ein Mann der Tat. Er handelt erst und denkt dann. So ist Petrus, ein Mann der Tat. Und deshalb schreibt er, Jesus tat keine Sünde. Paulus wiederum, der große Denker und Intellektuelle, drückt es anders aus. Jesus kannte keine Sünde. Er kannte keine Sünde, er tat keine Sünde, in ihm ist keine Sünde. Und doch wurde er am Kreuz zur Sünde gemacht, ein vollkommen heiliger Gott, der selbst zur Sünde wird. Unvorstellbar schmerzhaft, der Grund für seine Tränen im Garten Gethsemane. Wir haben keine Vorstellung davon, welch schrecklicher Schock sein ganzes Wesen erschütterte. Der Gott, der Sünde hasst, sollte selbst zur Sünde werden. Und das war nur die Erwartung. Er wusste, dass es geschehen würde. Schon allein dieser Gedanke ließ ihn so sehr ringen, dass er Blut schwitzte. Wie viel mehr dann, als es wirklich geschah, als er am Kreuz tatsächlich zur Sünde wurde. Wir werden niemals das volle Ausmaß des Schmerzes und der Qualen verstehen, die der Sohn Gottes in diesen 6 Stunden am Kreuz durchlitten hat. Doch dann rief er, es ist vollbracht. Woher wissen wir, dass es vollbracht ist, weil er es gesagt hat? Ja, aber dann starb er. Sie nahmen seinen Leib vom Kreuz und legten ihn ins Grab. Doch eines dürft ihr nicht vergessen. Er starb nicht einfach so. Er entschied sich zu sterben. Das Evangelium nach Matthäus, das besonders die Königsherrschaft von Jesus betont, beschreibt es so. Er entließ seinen Geist. Im Griechischen steht hier ein Wort, das bedeutet, dass er seinen Geist freigab, so wie ein König seine Untertanen entlässt. Ein König. Geh. Stell dir einen Kaiser vor, der sagt, geh. Der Auftrag ist erfüllt. Der Untertan ist entlassen. So hat Jesus seinen Geist entlassen. Ich liebe das. Das ist wahre Macht. Ich sage euch, das ist wahre Autorität. Amen. Er unterwarf sich dem Tod, er starb. Sie nahmen ihn vom Kreuz, legten ihn ins Grab. Und jetzt stellt sich die Frage, sind unsere Sünden vergeben? Denn in diesem Vers heißt es, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Aber Moment mal, hat er nicht, es ist vollbracht gerufen? Ja, und als er es rief, was geschah da? Der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten. Nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Das zeigt, dass nicht ein Mensch, sondern Gott selbst ihn zerrissen hat. Der Zugang zum Allerheiligsten wurde geöffnet. Das alles geschah durch seinen Tod. Nicht durch seine Auferstehung. Aber dann legten sie ihn ins Grab. Denkt mal darüber nach. Wisst ihr was? Jesus kam aus einem leeren Schoß. Und er verließ ein leeres Grab, in dem noch nie jemand bestattet worden war. Jesus wurde aus einer unberührten Höhle geboren und in einer unberührten Höhle begraben. Amen. Diese Formulierung ist mir jetzt so rausgerutscht, aber sie passt doch eigentlich ganz gut, oder? Nun stellt sich die Frage, was bedeutet es dann, dass wir noch in unseren Sünden wären, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Angenommen, am dritten Tag wäre nichts geschehen, keine Auferstehung. Die Juden verstanden eines sehr genau. Am Yom Kippur, dem Versöhnungstag, dem heiligsten Tag des Jahres, trat der hohe Priester in das Allerheiligste, um Sühne für die Sünden des Volkes zu leisten. Darum heißt es Yom Kippur. Yom bedeutet Tag. Kippur kommt von Kafar, was bedecken oder versöhnen bedeutet. An diesem Tag nahm der hohe Priester das Blut eines geopferten Stiers und eines Ziegenbocks und trat ins Allerheiligste. Dort sprengte er das Blut 7-mal auf den Gnadenthron der Bundeslade und 7-mal davor. Ein Zeichen für den vollkommenen Stand des Volkes vor Gott. Dieses Opferblut wies auf das Blut von Christus. Amen. Aber was musste nach diesem Akt geschehen? Wusste Israel, was im Allerheiligsten vor sich ging? Konnte jemand mit eigenen Augen sehen, dass die Sühne vollzogen wurde? Dass Gott das Opfer akzeptiert hatte? Nein, doch eines wussten sie. Draußen legte der hohe Priester seine Hände auf den Kopf des Opfertiers und bekannte dann alle Sünden Israels. Das sahen sie, weil das draußen geschah. Ganz Israel konnte sehen, wie der Priester die Hände auf das Opfer legte und alle Sünden Israels bekannte. In der Bibel steht, er bekannte jede Übertretung, jede Schuld, jede Ungerechtigkeit. Es war eine vollständige Übertragung auf das Opfertier. Die Menschen sahen mit eigenen Augen, wie das Tier geschlachtet wurde. Keine einzige Sünde blieb unbedeckt. Genauso sah Israel auch Jesus öffentlich am Kreuz sterben. Aber als das Blut in eine Schale gefüllt und in das Allerheiligste getragen wurde, verschwand der hohe Priester aus ihrem Blickfeld. Kein Mensch konnte mehr sehen, was dort geschah. Woher wussten die Menschen damals, dass Gott das Blutopfer angenommen hatte? Woran erkannten sie, dass die Sühne vollzogen war? Wenn der hohe Priester wieder herauskam. Da war klar, Gott hatte das Opfer angenommen. Genau daran dachten die Juden an dem Tag, als Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, als Hohepriester im Tempel diente. Als er schließlich herauskam, wussten sie, Gott hat gesprochen, unsere Sünden sind vergeben. Wir können ein weiteres Jahr voller Segen erwarten, gute Ernten, Wohlstand, Schutz vor Feinden. Unsere Kinder können zu besseren Schulen gehen, wenn sie sowas damals hatten. Okay. Ein wundervolles Jahr mit Gesundheit, Segen, Frieden. Kein Feind nimmt unser Land ein, denn wir sind Gottes Volk. Gott sagt, wir gehören ihm. Damals war Vergebung nur befristet. Jahr für Jahr musste die Sühne erneuert werden. Genau das war die Bedeutung des Versöhnungstages, des Yom Kippur. Die Sünde wurde nicht beseitigt, sondern nur bedeckt. Stell dir vor, ich hätte einen großen Tintenfleck auf meinem T-Shirt. Und ich würde einfach mein Jackett darüber ziehen. So funktionierte das Blut von Tieren. Es bedeckte die Sünden, aber es konnte sie nicht beseitigen. Doch das Blut von Jesus tut mehr als nur bedecken. Es löscht unsere Sünden völlig aus. Unsere Sünden sind nicht einfach nur vergeben, sie sind für immer hinweggetan. Versteht ihr? Das Blut von Tieren konnte Sünden nie wirklich fortnehmen. Es hatte nicht denselben Wert. Es war nur ein vorübergehendes Zeichen dessen, was kommen sollte. Wenn der Hohepriester, nachdem er geopfert hatte, aus dem Allerheiligsten kam, war das das Zeichen, dass Gott das Opfer angenommen hatte. Genau das ist ein Bild für die Auferstehung von Jesus. Sie bedeutet, dass Gott sein Opfer angenommen hat und unsere Sünden wirklich vergeben sind. Wisst ihr, wie jüdische Gläubige, also Juden, die an Jesus als den Messias glauben, verstehen, was es bedeutet, dass Jesus sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat? Eigentlich nennt man sie messianische Juden, aber da viele mit diesem Begriff nicht vertraut sind, sage ich einfach jüdische Gläubige, okay? Sie verstehen genau, warum der Hebräerbrief davon spricht. Sie wissen, dass Jesus nicht einfach nur Platz nahm. Er ging in das wahre Allerheiligste ein und setzte sich als Hohepriester. Denkt daran, dieser Jesus, der 3 Tage zuvor noch unsere Sünden trug, der für uns starb und ins Grab gelegt wurde. Dieser gleiche Jesus ist am 3. Tag auferstanden. Und er ist nicht nur auferstanden, sondern er konnte als Mensch, wenn auch als verherrlichter Mensch, direkt in das himmlische Allerheiligste eintreten, ohne Schuld, ohne Sünde, ohne das geringste Gefühl von Unwürdigkeit. Er ging hinein und setzte sich zur Rechten Gottes. Gott wies ihn an, setze dich zu meiner Rechten. Warum? Weil Gott so sehr mit seinem Werk zufrieden war. Er sagte nicht, bleib stehen, nein, er sagte, setze dich. Und das ist entscheidend, denn wenn auch nur eine einzige Sünde geblieben wäre, eine einzige Schuld, die nicht vergeben wurde, hätte er sich auf keinen Fall setzen können. Deshalb heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 1, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden bewirkt hat, setzte er sich. Nachdem er die Reinigung von unseren Sünden bewirkt hat, setzte er sich. Wörtlich, er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er wurde zum Hohepriester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Ich liebe das. Er ist das Strahlen seiner Herrlichkeit. Das erinnert an die goldenen Verzierungen an der Bundeslade. Die Helligkeit, der Glanz, der die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Das Strahlen seiner Herrlichkeit. Das Abbild seines Wesens. Das ist ein Bild für das Holz im Inneren der Bundeslade, das mit Gold überzogen war. Das Holz steht für seine Menschlichkeit, das Gold für seine Göttlichkeit. Jesus ist völlig Mensch und gleichzeitig völlig Gott. Und dann steht dort, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Was befand sich um den Gnadenthron? Eine Krone. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass alles durch das Wort eines Königs erhalten und getragen wird, durch das Wort seiner Macht. Der Hebräerbrief ist voller Bilder aus dem alttestamentlichen Heiligtum. Er spricht die Sprache derjenigen, die das Zelt der Begegnung und die Bundeslade verstehen. Und dann steht da, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden bewirkt hat, setzte er sich. Das bedeutet also, er hätte sich nicht setzen können, wenn auch nur eine einzige Sünde, eine einzige Schuld nicht vergeben wäre. Aber Pastor, er ist doch Jesus. Ja, aber jetzt sprichst du über seine göttliche Natur, dass er als Sohn Gottes immer schon in der Gegenwart des Vaters war. Das stimmt. Bevor er auf die Erde kam, war er schon immer in der Gegenwart des Vaters. Doch dieses Mal kehrte er als Mensch zu ihm zurück. Er legte seine Göttlichkeit nicht ab, aber er ging als der Menschensohn zurück, für immer. Gott behandelt ihn als den Prototypen für alle anderen Menschen, die nach ihm kommen. Die Bibel sagt, dass er der Anführer unserer Errettung ist, der Erste, der den Weg gegangen ist. Und wie Gott ihn ansieht, so sieht er dich heute an. Hört mir zu, Leute. Eines der größten Hindernisse der Gemeinde durch die Jahrhunderte ist, dass wir nicht wirklich glauben, dass alle unsere Sünden weg sind. Wir glauben es nicht. Erst letzte Woche hat Pastor Lawrence mit ganzem Herzen gepredigt. Er hat sich verletzlich gezeigt. Er hat sich völlig geöffnet. Und die Predigt hatte es in sich. Wir haben uns darüber gefreut, wir haben Amen gesagt. Aber ist diese Wahrheit wirklich in unser Herz gesunken? Nachdem er die Reinigung von unseren Sünden bewirkt hat, setzte er sich. Als Jesus von den Toten auferstand, da stand er ohne unsere Sünden auf. Die Sünden, die er noch 3 Tage zuvor an seinem eigenen Leib getragen hatte, waren nicht mehr da. Was bedeutet das für dich? Es bedeutet, dass du, ja, du und du und du von Gott angenommen bist. Amen. Weil es deine Sünden waren, die er trug. Meine Sünden. Und wenn er ohne Sünde auferstanden ist, dann bedeutet das, dass sie alle weg sind. Deshalb heißt es im Hebräerbrief, nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung des Zeitalters. Einige geben das als Ende der Welt wieder, aber im Griechischen steht dort Vollendung des Zeitalters, zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Frage. Wenn Jesus die Sünde aufgehoben hat, können wir dann davon ausgehen, dass sie weg ist? Die Bibel, das Wort Gottes, das nicht gebrochen werden kann, bezeugt, ein für alle Mal hat Christus die Sünde hinweggenommen, am Ende des Zeitalters des Gesetzes, der sich selbst als ein makelloses Opfer dargebracht hat. Hebräer 9. Was bedeutet ein für alle Mal? Es bedeutet genau das, ein für alle Mal. Ein für alle Mal hat Jesus die Sünde durch das Opfer seiner selbst beseitigt. Ja, aber... Hey, was soll dieses ständige Aber-Gelaber? Gläubige sagen nicht Aber, sondern Amen. Glaub es einfach. Jedes Mal, wenn wir sündenbewusst leben, dann sagen wir eigentlich, meine Sünde ist immer noch auf mir und nicht auf Jesus am Kreuz. Und wenn du dann sagst, aber Herr, ich glaube nicht, dass sie wirklich fort ist, ich fühle mich immer noch schuldig, dann hältst du an etwas fest, was Jesus bereits getragen hat. Und genau das, glaube ich, kann Menschen innerlich zerbrechen. Ihre Gedanken, ihre Herzen, sogar ihre Körper. Jesus hat uns dort abgeholt, wo wir waren. Selbst in seinen Taten steckt eine tiefe Symbolik. Denk an die Geschichte, als 4 Männer ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen wollten. Das Haus, in dem Jesus lehrte, war überfüllt. Kein Durchkommen, keine Chance. Die Männer hatten also einen gelähmten Freund auf einer Trage, aber es gab kein Durchkommen zu Jesus. Also stiegen sie aufs Dach, damals aus Stroh und Lehm, rissen es auf und ließen ihren Freund direkt vor Jesus herab. Doch wisst ihr was? Lange bevor dieser Mann von oben herabgelassen wurde, gab es bereits jemanden, der aus der höchsten Höhe in die tiefste Tiefe kam. Man könnte sagen, er kam vom Allerhöchsten zum Allertiefsten. Dort leben wir. Und als Jesus aufsah, sah er diesen Mann, der hilflos auf seiner Liege lag. Wenn wir durch Krankenhäuser gehen und Menschen sehen, die bettlägerig sind, denken wir selten über mehr nach als das Offensichtliche. Aber Jesus sah mehr. Er sah nicht nur einen kranken Körper, er sah das Herz dieses Mannes. Er sagte, junger Mann, der Gelähmte sah ihn an, schwach und erschöpft. Und Jesus sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Erst danach befahl er, steh auf, nimm dein Bett und geh. Aber wir wollen oft, dass Menschen sofort wandeln wie ein Christ. Wir sagen, los, lauf richtig, lauf im Geist, benimm dich ordentlich als Christ, lauf mit Gott. Junge Leute sollen mit Gott laufen, aber sie hören nie zuerst die Worte, deine Sünden sind dir vergeben. So gehe ich meine Predigten an. Ich glaube, ich habe euch das schon einmal erzählt. Es ist, als würdest du zu einem Geldautomaten gehen, um Geld abzuheben. Du gibst deine Karte ein, tippst deine PIN ein und dann siehst du dein verfügbares Guthaben. Wie viele von euch schauen voller Freude darauf? Und wie viele schauen mit einem Seufzen? Und manche schauen lieber gar nicht hin. Normalerweise schaut man doch, oder? Man wirft einen kurzen Blick darauf, wie viel noch auf dem Konto ist. Aber stell dir vor, du schaust drauf und plötzlich machst du große Augen. Hä? Komisch. Was ist denn da los? Denn du weißt genau, dass du eigentlich nur noch 1.000 Euro auf dem Konto hast, aber da steht 100.000 Euro. 100.000. Du starrst auf die Zahlen. Wie kann das sein? Irgendwas stimmt hier nicht. Du würdest am liebsten gegen den Geldautomaten klopfen, aber da ist eine Kamera, lieber vorsichtig sein. Also stehst du einfach da, mit einem Gefühl zwischen Freude und totaler Verwirrung. Du bist glücklich, aber nicht so glücklich. Stellt euch das vor. Du schaust nochmal hin. Eins. Für manche von uns, das trifft hier auf einige zu. Je älter wir werden, desto verschwommener werden diese Nullen. Habe ich richtig gezählt? Oder sind das einfach nur ganz viele 000? Denn manchmal sieht man eine Eins, wo gar keine ist, oder umgekehrt. Ihr wisst, was ich meine, oder? Und diejenigen unter euch, die noch keine Brille brauchen, wartet nur ab. Irgendwann merkt ihr, dass eure Arme zu kurz werden, um das Buch richtig zu halten. Ihr haltet es immer weiter weg. Und manche sagen dann noch trotzig, ich kann es sehen, ich kann es sehen. Aber wenn man ihnen das Buch reicht, schieben sie es automatisch ein Stück von sich weg. Ich kann es sehen, ich kann es sehen. Das ist der Lauf der Dinge. Aber genau deshalb ist es so bemerkenswert, dass die Bibel sagt, Mose war 120 Jahre alt, als er starb, und seine Augen waren nicht schwach geworden. Warum erzählt uns die Bibel das? Wer kennt es nicht, dass die Augen mit der Zeit schwächer werden? Das kann entmutigend sein. Es sei denn, der Herr hat eine tiefere Absicht. Er zeigt dir, es ist möglich. Möglich, mit klarer Sicht alt zu werden. Also nicht, damit wir uns schlecht fühlen, nach dem Motto, tja, für euch gilt das nicht, nein. Manche denken vielleicht, na toll, ich muss damit klarkommen. Aber genau darum geht es nicht, sondern darum, zu glauben und Gott zu vertrauen. Aber Pastor, das ist doch ein natürlicher Prozess. Ja, und genau das wirst du erleben. Es wird dir nach deinem Glauben geschehen. Aber bitte lasst Pastor Lawrence in Ruhe, wenn er für sich glaubt, dass seine Augen wie die von Mose bleiben. Lasst ihn doch. Denn Jesus hat gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Jesus hat nie gesagt, nach meinem Glauben geschehe es dir. Nein, er hat gesagt, nach deinem Glauben geschehe es dir. Doch zurück zu dem Gelähmten. Dieser Mann konnte nicht gehen, ein Bild für unser geistliches Leben. Wir alle wollen mit Gott gehen, wir alle wollen im Geist leben. Aber wisst ihr, was ihn letztendlich befähigt hat zu gehen? Deine Sünden sind dir vergeben. Und das musste in sein Herz dringen, er musste es glauben. Hört ihr? Hebräer. Kommen wir zum Abschluss. Gefällt euch die Predigt soweit? Der dritte Tag ist der Tag der völligen Vergebung. Wenn nicht, dann wären wir immer noch in unseren Sünden. Wir sprechen oft davon, dass Jesus durch seine Auferstehung den Tod besiegt hat, und das stimmt. Aber für Gott war das Wichtigste, deine Sünden sind weg. Denk an Yom Kippur, an den zweiten Ziegenbock, der die Sünden des Volkes in die Wüste trug. Dieses Tier wurde Azazel genannt, was Entfernung bedeutet. Die Sünden wurden auf diesen Bock gelegt und er wurde in die Wüste geschickt und kehrte niemals zurück. Gott hat nicht gesagt, so weit der Norden vom Süden entfernt ist. Norden und Süden haben feste Pole, sie sind begrenzt. Nein, er sagte, so weit der Osten vom Westen entfernt ist. Warum? Weil Osten und Westen keine Grenzen haben. Sie treffen niemals aufeinander. Je weiter der Osten sich vom Westen entfernt, desto weiter ist deine Sünde von dir, für immer. So hat Gott deine Sünden hinweggetan. Er hat es auf so viele Arten gesagt. Wie könnte er es noch deutlicher machen? Und es gibt bestimmte Merkmale bei Menschen, die wirklich auf ihre Vergebung zählen. Jedes Mal, wenn du fällst, wie viele von euch haben das schon erlebt, vielleicht während du schläfst, in diesem Zustand zwischen Wachsein und Traum, Hände hoch, aber nur wer mag. Du bist noch nicht ganz wach, aber auch nicht mehr tief im Schlaf. Und in diesem Moment hast du einen schlechten Gedanken. Vielleicht über deinen Ehemann oder jemanden aus deiner Familie. Oder einfach etwas Schreckliches. Es ist Sünde, aber du bist zu müde, um dich dagegen zu wehren. Wie viele von euch haben das schon erlebt? Was machst du dann? Ich bin zu müde, ich bekenne es morgen. Aber was, wenn du vor dem Morgen stirbst? Bist du dann mit einer ungesühnten Sünde gestorben? Wie viele von euch haben das schon erlebt? Wenn unsere Sünden nicht vergeben sind, dann sind sie nicht vergeben. Aber wenn sie vergeben sind, dann ist auch diese vergeben. Du musst nicht erst aufwachen, um sie zu bekennen. Du musst nur wissen, sie sind vergeben. Und dann kannst du beruhigt weiterschlafen. Erlaube dem Feind nicht, dir den Schlaf zu rauben, denn der Teufel kann dir in der Nacht allerlei sündige Träume schicken. Wer hatte noch nie einen sündigen Traum? Hebt die Hand. Die Ordner werden euch finden. Und euch dann in das Land der Perfektion begleiten, wo Pastor Henry für euch predigen wird. Niemand hier? Ja, der Teufel kann dich im Schlaf angreifen. Ja, er kann dich angreifen. Die Bibel spricht von den Mächten der Finsternis. Aber das bedeutet nicht, dass du gesündigt hast. Aber Pastor, es hat sich wie Sünde angefühlt. Nein, du hast nicht gesündigt. Manchmal erlaubt Gott solche Dinge, um dich zu warnen, um dir zu zeigen, was Sünde anrichten kann. Und am Ende wachst du auf und merkst, es ist nicht passiert. Es war nur ein Traum. Aber eins musst du verstehen, auch während du schläfst, sind deine Sünden vergeben. Tatsächlich sündigen Menschen viel mehr, als ihnen bewusst ist. Wie viele von euch bekennen wirklich jede einzelne Sünde? Bekennst du jede Sünde sofort? Wenn du ein wenig übertreibst, bekennst du das? Du hast einen schlechten Gedanken über Pastor Henry, bekennst du das sofort? Ein falsches Gefühl regt sich in deinem Herzen, bekennst du das augenblicklich? Keiner von uns bekennt jede Sünde. Wenn also eine einzige, unerkannte, unbekannte Sünde dich aus der Gemeinschaft mit Gott ausschließen könnte, dann wärst du draußen. Dann wärst du raus, Bruder. Jesus ist vielleicht aus dem Grab raus, aber du wärst raus aus der Gemeinschaft mit Gott. Nein. Die Bibel sagt, dass wir auf seine Vergebung zählen sollen. Wir sollen darauf vertrauen. Und es gibt bestimmte Merkmale bei Menschen, die auf ihre Vergebung vertrauen. Je mehr du sagst, mir ist vergeben, desto mehr erfüllt dich das mit Liebe, weil du erkennst, was Christus für dich getan hat. Du wirst wütend auf jemanden, fühlst dich schuldig. Was dann? Dann und dort solltest du auf deine Vergebung zählen. Und weißt du, was dann passiert? Du kannst dieser Person wieder mit Liebe begegnen. Mehr noch, wenn du erkennst, dass dir alle deine Sünden vergeben sind, vergangene, gegenwärtige und zukünftige, dann wirst du auch anderen vergeben können. Das ist der Schlüssel, um deine Feinde zu lieben. Das ist der Schlüssel, um Menschen zu vergeben. Und ich sage euch, in der Gemeinde gibt es so viel Unversöhnlichkeit. Amen. Amen. Da Gott dir alles vergeben hat, kannst du auch anders mit deinen Mitmenschen umgehen. Schau dir deine Familie an. Kannst du deiner Frau vergeben, deinem Mann, deinen Kindern? Ja, manchmal musst du sie korrigieren. Du willst, dass sie in der Herrlichkeit Gottes aufwachsen, dass sie einen starken, edlen Charakter entwickeln. Aber wenn du sie korrigierst, dann immer in einer Atmosphäre der Vergebung. Sie müssen sich deine Vergebung nicht erst verdienen. Ihnen ist bereits vergeben, genau wie dir. Aber ist das wirklich möglich? Lass mich dir zeigen, was mit Menschen passiert, die auf ihre Vergebung zählen. 2. Petrus. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, das standhafte Ausharren, die Gottesfurcht. Wie viele von euch halten das für einen vorbildlichen christlichen Charakter? Wie viele Frauen würden gerne einen Mann mit diesen Eigenschaften heiraten? Oder sagt ihr, nein, ich will jemanden, der aussieht wie dieser Typ aus dem Fernsehen? Vertraut mir. Sagt mir in 10 Jahren, ob das Aussehen da noch so wichtig ist. Denn manche Menschen fallen dir anfangs vielleicht nicht auf. Aber mit der Zeit wächst deine Liebe, weil du ihre wunderbaren Eigenschaften erkennst. Und es gibt andere, die dich anfangs magisch anziehen, doch später merkst du, dass die äußere Fassade nicht reicht. Manche wachsen dir mit der Zeit ans Herz, nicht wegen ihres Aussehens, sondern wegen der Schönheit ihres Charakters. Euer Aussehen verändert sich. Schaut euch Pastor Mark an. Sein Aussehen, es entwickelt sich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Was dachtet ihr denn, was ich sagen wollte? Schrecklich, ihr alle. Ihr wollt, dass ich in eine Falle tappe. Jedenfalls, all diese Eigenschaften, Selbstbeherrschung, Ausdauer, Gottesfurcht und schließlich als Krönung die Liebe selbst. Wir alle wollen das in unserem Charakter sehen, oder? Genau darüber habe ich schon viele Prediger sprechen hören. Viele sagen, du musst das haben, du musst dich darin üben. Und ja, das wollen wir, denn all das ehrt Christus in unserem Leben. Weiter. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Genau das wollen wir doch. Wir wollen nicht untätig oder fruchtlos sein in unserem Wissen über Jesus. Aber dann kommt der nächste Vers. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig. Und hat die, was? Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das ist wie eine göttliche Diagnose. Stell dir vor, Gott nimmt sein geistliches Stethoskop und legt es auf dein Herz. Du kommst zu ihm, so wie ein Patient in eine Klinik kommt. Stell dir die Szene einfach vor. Ich spreche jetzt in menschlichen Bildern, so wie Paulus es tun würde. Du gehst also zum Arzt. Er hört dein Herz ab, stellt dir Fragen. Wie fühlen Sie sich? Haben Sie Beschwerden? Er versucht herauszufinden, was dir fehlt. Vielleicht hast du Schlafprobleme. Vielleicht fehlt dir Energie. Irgendetwas stimmt nicht. Nun stell dir vor, du kommst zu Gott und sagst, Herr, mir fehlt Bruderliebe, Geduld, Freundlichkeit, mir fehlt Selbstbeherrschung. Und Gott legt sein geistliches Stethoskop auf dein Herz und sagt, weißt du, was dein Problem ist? Du hast es vergessen. Was vergessen? Dass du von deinen Sünden gereinigt wurdest. Deinen früheren Sünden. Unsere Sünden gehören der Vergangenheit an, nicht mehr der Gegenwart. Das heißt nicht, dass es keine Sünde mehr gibt, aber Gott nennt sie frühere, weil sie bereits behandelt wurden. Du hast vergessen, dass dir vergeben wurde. Das ist Gottes Diagnose. Aber wenn du auf deine Vergebung zählst, wenn du wirklich darauf vertraust, dann werden Tugend, Bruderliebe, Gottesfurcht, Selbstbeherrschung und Liebe ganz natürlich in deinem Leben sichtbar werden. Menschen, denen diese Eigenschaften fehlen, was bedeutet das? Sie rechnen nicht mit ihrer Vergebung. Und wenn du nicht mit deiner Vergebung rechnest, dann versuchst du unbewusst, dir deine Vergebung selbst zu erarbeiten. Menschen, die hart mit anderen sind, sind zuerst hart mit sich selbst. Wisst ihr das? Ja. Menschen, die schnell aus der Haut fahren, sind zuerst ungeduldig mit sich selbst. Sie legen bei sich selbst einen bestimmten Maßstab an, einen Maßstab, den Gott ihnen nie auferlegt hat. Und dann erwarten sie, dass jeder andere diesem Maßstab entspricht. Amen. Seid ihr noch bei mir? Und genau das sehen wir in jeder Epoche von Gottes Wirken. Sei es das Königtum Israels im Alten Testament, sei es die Gemeinde im Neuen Testament Oder sei es die Zeit der Richter vor dem Königreich? Sie alle endeten in Blindheit. Aber jetzt verstehen wir die geistliche Bedeutung dahinter. Aus dem Alten bringen wir Neues hervor. Schaut euch an, was im Alten Testament geschah. Der letzte Richter im Buch der Richter war Simson. Und was passierte mit ihm? Er wurde blind. Richtig? Gehen wir weiter in der Geschichte Israels. Zum letzten König vor der babylonischen Gefangenschaft. Jerusalem war in Sünde versunken. Gott hatte Israel wieder und wieder gewarnt. Und dann kam Nebukadnezar, der babylonische König, und zerstörte die Stadt. Wer war der letzte König, bevor das geschah? Zedekia. Und was geschah mit ihm? Dasselbe wie mit Simson. Nebukadnezar ließ ihm die Augen ausstechen. Doch vorher ließ er Zedekia zusehen, wie dessen eigene Söhne getötet wurden. Das war das Letzte, was er jemals sah. Dann nahm er ihm sein Augenlicht. Und jetzt spulen wir weiter vor in der Heilsgeschichte, vorbei an unserer eigenen Zeit bis ans Ende. Oder besser gesagt, bis in unsere Zeit. Denn wir sind bereits dort. Die siebte Gemeinde in der Offenbarung ist die Gemeinde von Laodicea, eine stolze Gemeinde, die meint, Jesus nicht zu brauchen. Sie ist reich und sagt, ich bin reich und habe alles, ich brauche nichts. Der Herr ist nicht in ihren Worten, er ist nicht in ihrer Mitte. Und sie ist eingebildet. Und was sagt Jesus über sie? Du weißt nicht, dass du blind bist. Das ist die siebte Gemeinde. Und wir leben in der Zeit der sechsten und siebten Gemeinde. Wir können entweder wie Philadelphia sein, die an Jesus festhält, oder wir können wie Laodicea sein, stolz und selbstzufrieden. Und wenn man die Kirche von heute mit der Kirche des ersten Jahrhunderts vergleicht, dann trifft die Beschreibung von Laodicea auf viele zu. Aber versteht mich nicht falsch, das Problem ist nicht der Reichtum. Das Problem ist, dass Gott nicht mehr ihr Zentrum ist. Jesus steht nicht mehr im Mittelpunkt. Aber was bedeutet es, blind zu sein? Was bedeutet es, kurzsichtig zu sein? Wisst ihr, was Kurzsichtigkeit ist? Bist du das da hinten? Man kann Dinge in der Nähe sehen, aber nicht in der Ferne. Das heißt was? Man hat kein prophetisches Sehen mehr. Man sagt, dass der Adler unter allen Vögeln am weitesten sehen kann. Er kann sogar durch Wärmesignaturen erkennen, wo sich Feinde oder Beutetiere verstecken. Allein durch Wärme. Seine Augen haben ein nahezu vollständiges Rundumsichtfeld. Nicht ganz 360 Grad, aber immerhin etwa 340 Grad. Und er kann fast alles sehen. Und hör mir zu, Gott vergleicht dich, sein Kind, mit einem Adler. Du sollst weit blicken können. Wenn du eine Vision für das Jahr hast, dann kannst du in die Ferne sehen. Prophetische Botschaften, prophetische Einsichten, sie gehören Menschen, die in die Zukunft blicken können. Aber ich sage dir, wenn du sehr sündenbewusst lebst, dann kannst du nicht weit sehen. Manchmal bist du sogar völlig blind. Weißt du, warum die Pharisäer blind waren? Warum? Weil sie nicht glauben konnten, dass Sünden einfach so vergeben werden können. Sobald sie sahen, dass jemand Vergebung empfing, riefen sie empört, nur Gott kann Sünden vergeben, und sie hatten recht. Also ist dieser Mensch Gott. Übrigens, ich komme gleich zum Ende, aber hier ist etwas zum Nachdenken für euch. Wer waren die beiden religiösen Gruppen in den Evangelien, die Jesus ständig verfolgten? Wer waren sie? Ich vergebe 5 Sterne an die, die es wissen. Ich will eure Gesichter sehen. Das hier ist ernst. Das ist sogar wichtiger, als wenn ihr gerade geheilt würdet. Also, seid ihr bereit? Wer waren die zwei Gruppen? Die Pharisäer und die Sadduzäer. Die Sadduzäer hießen so, weil sie sich für zäher hielten. Pharisäer und Sadduzäer. Denkt einfach an zäher. Nun, was war ihr Glaube? Was kennzeichnete die Pharisäer? Sie waren extrem gesetzesorientiert. Sie hingen am Gesetz, an ihrer eigenen Gerechtigkeit und stehen damit im direkten Gegensatz zur Gerechtigkeit als Geschenk Gottes. Die Bibel sagt, dass sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannt haben und versucht haben, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sich deshalb der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen haben, weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Ich wäre gerade fast gefallen. Wenn ich eines Tages predige, zwei Schritte mache und dann plötzlich rückwärts gehe, wundert euch nicht, das ist Gottes Schutz. Ihr lacht. Aber eines Tages werden wir nicht nur zwei, drei Schritte zurückgehen, wir werden entrückt. Nicht nur geistlich, sondern physisch. Amen. Halleluja. Also, die Pharisäer waren gegen die Gerechtigkeit Gottes als Geschenk, weil sie mit ihrer eigenen Gerechtigkeit beschäftigt waren, mit Selbstgerechtigkeit. Wer steckt dahinter? Der Teufel. Und was ist mit der anderen Gruppe, den Sadduzäern? Was glaubten sie? Wer kann es mir sagen? Sie glaubten nicht an die Auferstehung. Ihre Hauptüberzeugung war, es gibt keine Auferstehung. Deshalb stritten sie sich manchmal mit den Pharisäern, denn die Pharisäer glaubten daran, lehnten aber die Gerechtigkeit als Geschenk Gottes ab. Nun, wer steckt dahinter? Wer steckt hinter diesen beiden Gruppen, die der Teufel gebrauchte, um Jesus anzugreifen? Wenn du das verstehst, dann weißt du auch, welche beiden Lehren in dieser Zeit, in diesem dritten Tag, die wichtigsten sind. Die Gerechtigkeit Gottes und die Auferstehung. Amen. Halleluja! Liebe Geschwister, eure Sünden sind vergeben. Deine Sünden sind vergeben. Aber Pastor, wenn du das so sagst, dann denken die Leute doch, juhu, ich kann munter sündigen. Erstaunlich, oder? Ich kenne junge Leute, die mir genau das sagen. Junge Leute, die fragen, heißt das also, ich kann einfach sündigen? Das ist diese natürliche, menschliche Logik. Ja, du bist frei. Und ja, dir ist vollkommen vergeben. Aber wenn du wirklich verstehst, dass er dich liebt und dir alles vergeben hat, willst du dann wirklich noch sündigen? Jesus erzählte einmal die Geschichte von einem König, der einem seiner Diener eine riesige Schuld erließ, 10 Millionen Dollar. Erinnert ihr euch? Der Diener konnte diese Summe unmöglich zurückzahlen. Der König sagte, dann werde ich dich und deine ganze Familie als Sklaven verkaufen. Doch der Mann fiel vor ihm auf die Knie und flehte um mehr Zeit. Der König hatte Mitleid mit ihm und tat etwas völlig Unerwartetes. Er gab ihm nicht nur mehr Zeit, nein, er erließ ihm die gesamte Schuld, 10 Millionen Dollar, einfach vergeben. Kaum war der Diener draußen, suchte er jemanden auf, der ihm 1000 Dollar schuldete. Er packte ihn am Kragen und schrie, "Bezahl mir, was du mir schuldest." Der andere bat ihn um das Gleiche, was er selbst gerade erst vom König erbeten hatte. Gib mir etwas Zeit und ich werde es zurückzahlen. Doch statt Gnade zu erweisen, ließ er ihn ins Gefängnis werfen. Als der König davon hörte, ließ er ihn zurückholen. Ich habe dir alles vergeben. Hättest du nicht auch Erbarmen mit diesem Mann haben sollen? Es ist möglich, dass dir vergeben ist, aber du anderen nicht vergeben willst. Warum? Weil du selbst nicht wirklich auf deine Vergebung zählst. Dieser Mann glaubte vielleicht, der König hat es nicht ernst gemeint, vielleicht muss ich es doch eines Tages zurückzahlen. Wer für seine Sünden selbst bezahlen will, der steckt voller religiösem Stolz. Aber Jesus hat alles bezahlt. Kommt schon! Halleluja! Das ist das Evangelium. Dir ist vergeben. Zähle darauf. Zähle darauf. Der nächste schlechte Gedanke, zähle auf deine Vergebung. Die nächste falsche Emotion, zähle auf deine Vergebung. Das ist der dritte Tag. Wir müssen in dieser Wahrheit leben. Christus ist auferstanden, dein Glaube ist nicht vergeblich und du bist nicht mehr in deinen Sünden. Jeder Kopf geneigt, jedes Auge geschlossen. Preis den Namen von Jesus. Wenn du Jesus noch nicht als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann ist jetzt der Moment. Bete mit mir von Herzen. Der Herr ist hier und es braucht nicht viel, um gerettet zu werden. Es braucht nur ein Gebet aus einem aufrichtigen Herzen, ein Bekenntnis zu ihm als Herrn. Und alles, was er am Kreuz für dich getan hat, gehört dir. Du empfängst die Vergebung deiner Sünden. Wenn du das jetzt möchtest, dann bete mit mir. Himmlischer Vater, Ich danke dir. Christus ist für meine Sünden gestorben und er wurde auferweckt zu meiner Rechtfertigung. Jesus Christus ist mein Herr, mein Retter, jetzt und für immer. Danke, Vater. Alle meine Sünden, die kleinen, die großen, sogar die, die ich mir selbst nicht vergeben kann, sie sind alle vergeben durch das Blut von Christus. Danke, Vater. Im Namen von Jesus. Amen. Und du bist gerettet. So einfach ist das. Du bist gerettet. Steht auf, erhebt eure Hände zum Herrn. Amen. Diese Woche möchte ich dich mit dieser Wahrheit segnen. Erinnere dich, dass dir vergeben ist. Es werden Fehler passieren, vor allem in deinen Gedanken. Aber wenn es passiert, dann sag einfach, mir ist durch das Blut von Christus vergeben. Ist es dir danach freigestellt zu sündigen? Ja, das ist dir freigestellt. Aber willst du das? Oder willst du für ihn leben? Willst du für ihn leben? Du bist von Neuem geboren. Du hast jetzt Gottes Natur in dir. Und deshalb willst du für ihn leben. Also lebe für seine Herrlichkeit. Der Herr segne euch alle reichlich im Namen von Jesus. Und alle Kinder Gottes sagen Amen. Gott segne euch.